Nichts ist leichter vorauszusetzen, als dass ein junger, reicher, unverheirateter Mann vor allen anderen Dingen einer Frau bedarf. So wenig nun auch die Bewohner der Grafschaft Herefordshire von den Neigungen und Aussichten eines solchen, eben unter ihnen auftretenden fremden Mannes wussten und wissen konnten, hatte sich obige Voraussetzung dennoch der Gemüter der ganzen Nachbarschaft dergestalt bemeistert, dass man ihn schon als das rechtmäßige Eigentum dieser oder jener ihrer Töchter betrachtete. »Lieber Bennet, weißt du schon, dass Netherfield Park nun endlich verpachtet ist?« Mit dieser Frage leitete Mrs. Bennet eines Tages die Unterhaltung ein. »Nein.« »Ja, so ist es. Mrs. Long war soeben hier, mir die Neuigkeit mitzuteilen.« Mr. Bennet schwieg. »Verlangt dich nicht zu wissen, wer es gepachtet hat?« rief die Frau mit einiger Ungeduld. »Dich verlangt danach, mir es zu erzählen. Wohlan, ich bin zum Hören bereit.« »Nun, so höre denn. Am Montag ist ein junger, reicher Mann aus dem nördlichen England in einem vierspännigen Wagen nach Netherfield gekommen, hat das Gut besehen und so viel Wohlgefallen daran gefunden, dass er auf der Stelle mit Mr. Morris einig geworden. Noch vor Michaelis wird er Besitz davon nehmen und ein Teil seiner Leute schon zu Ende nächster Woche im Hause eintreffen.« »Wie heißt er?« »Bingley.« »Ist er verheiratet oder unverheiratet?« »Oh, natürlich unverheiratet und reich. 4.000 bis 5.000 jährlich. Welch eine schöne Aussicht für unsere Töchter.« »Wieso? Was können die mit seinem Reichtum zu tun haben?« »Mein Gott, welch eine abgeschmackte Frage! So wisse denn, dass ich gesonnen bin, eine meiner Töchter mit Mr. Bingley zu verheiraten.« »Ist dies der Zweck seiner Niederlassung in hiesiger Gegend?« »Zweck? Unsinn, wie kannst du nur so schwatzen? Aber es ist doch sehr wahrscheinlich, dass unsere Töchter ihm vor allen anderen jungen Damen in der Nachbarschaft gefallen werden, und deshalb musst du ihn besuchen, sobald er angekommen ist.« »Dazu sehe ich keinen Grund. Du magst mit den Mädchen hingehen oder sie allein hinschicken, was vielleicht noch ratsamer sein möchte, denn da du es im Punkt der Schönheit immer noch mit ihnen aufnimmst, könnte sich der unglückliche Fall ereignen, dass du Mr. Bingley am besten gefielst.« »Wozu die unzeitige Schmeichelei? Ich habe mich früher allerdings einiger Schönheit rühmen können, doch solche Ansprüche längst schon aufgegeben. Eine Mutter von 5 erwachsenen Töchtern darf nicht mehr an ihre eigene Schönheit denken.« »Und es wird wenige Frauen geben, die in diesen Jahren noch Ursache dazu haben.« »Schon gut, liebster Mann. Aber du musst nicht versäumen, Mr. Bingley deine Aufwartung zu machen, sobald er in Netherfield angekommen.« »Das will ich nicht versprechen.« »Bedenke nur deine Töchter und welche Versorgung einer von ihnen daraus entstehen kann. Sir William und Lady Lucas sind auch entschlossen, ihm aufzuwarten, bloß aus diesem Grunde. Denn du weißt, dass sie sonst keinem neuen Ankömmling den ersten Besuch zu machen pflegen. Also darfst du auch nicht zurückbleiben. Und für uns würde es sich doch wahrlich nicht schicken, ihn aufzusuchen.« »Liebe Frau, du bist in diesem Punkt wirklich zu skrupulös. Ich bin überzeugt, Mr. Bingley wird sich sehr freuen, dich zu sehen. Und ich will dir einige Zeilen an ihn mitgeben, worin ich ihm im Voraus meiner vollkommenen Zustimmung zu seiner Verheiratung mit welcher von meinen Töchtern es ihm gefällt, versichern. Obgleich ich ein gutes Wort für meine kleine Lizzie einlegen möchte.« »Dergleichen muss ich mir verbitten. Lizzie ist nicht im Mindesten besser als die anderen. Im Gegenteil, nicht halb so schön wie Jane und nicht halb so aufgeweckt und lustig wie Lydia. Aber ich weiß, du gibst ihr immer den Vorzug.« »Keine ihrer Schwestern zeichnet sich durch irgendetwas aus. Sie sind nicht minder einfältig und unwissend wie alle die anderen jungen Mädchen ihrer Bekanntschaft. Lizzie aber hat mehr Verstand und Einsicht.« »Bennet, wie kannst du deine eigenen Töchter so herabsetzen? Es macht dir Freude, mich zu kränken. Du hast kein Mitleid mit meinen armen Nerven.« »Bitte um Vergebung. Ich habe den größten Respekt vor deinen Nerven. Wie sollte ich auch anders? Es sind ja meine alten Bekannten, die ich wenigstens 20 Jahre in dieser Beziehung habe, von dir nennen hören.« »Ach, du weißt nicht, was ich leide.« »Aber ich hoffe, du wirst es überstehen und lange genug leben, um noch mehr junge, reiche Männer in unsere Nachbarschaft einziehen zu sehen.« »Und was könnte es mir helfen, wenn auch noch 20 solcher Phönixe kämen, da du sie nicht besuchen willst?« »Verlass dich darauf, dass ich sie alle besuchen werde, sobald die Zahl 20 nur erst voll ist.« Mr. Bennet war eine so seltsame Mischung von Lebhaftigkeit, sarkastischer Laune, Zurückhaltung und Eigensinn, dass eine 23-jährige Erfahrung nicht hinreichte, die Gattin mit seinem Charakter bekannt zu machen. Der Ihrige war leichter zu ergründen. Sie war eine Frau von geringem Verstand, wenig Bildung und ungleichem Temperament. Bei der geringsten Unzufriedenheit hielt sie sich für nervenschwach. Das Geschäft ihres Lebens war, ihre Töchter zu verheiraten, ihre größte Freude, Gesellschaften und Neuigkeiten. Bennet war einer der ersten, welcher dem neuen Ankömmling die Aufwartung machte. Und obgleich dies von Anfang an sein Vorsatz gewesen, hatte er doch nicht unterlassen, seine Frau fortwährend vom Gegenteil zu versichern, so dass sie am Abend, nachdem der Besuch schon abgestattet war, noch nichts davon wusste. Um sie auf eine überraschende Weise davon in Kenntnis zu setzen, wandte er sich an Elizabeth, die mit der Ausschmückung eines Huts beschäftigt war, und sagte: »Lizzie, ich hoffe, Mr. Bingley wird diesen Hut geschmackvoll finden.« »Wir haben keine Aussicht, Mr. Bingleys Geschmack auf die Probe zu stellen,« entgegnete die Mutter empfindlich, »da wir nicht erwarten können, einen Besuch von ihm zu erhalten.« »Aber Mama, Sie vergessen,« sagte Elizabeth, »dass wir ihn in den Gesellschaften sehen werden und dass Mrs. Long versprochen hat, ihn uns vorzustellen.« »Ich zweifle, ob Mrs. Long es tun wird. Sie hat selbst zwei Nichten und ich kenne sie als eine eigennützige, heuchlerische Frau.« »Auch ich möchte an Ihrer Bereitwilligkeit zweifeln,« sagte Bennet, »und freue mich deshalb, dass Ihr diesen Liebesdienst nicht von ihr zu erbitten nötig habt.« Mrs. Bennet würdigte ihn keiner Antwort. Doch unfähig, ihren Unmut länger zu verbergen, wandte sie sich zu Kitty und rief: »Um Himmels Willen, höre auf zu husten! Habe Erbarmen mit meinen Nerven, du zerreißt sie in Stücke!« »Kitty hat ihren Husten nicht gut erzogen,« sagte der Vater. »Er kommt immer zur Unzeit.« »Ich huste nicht zu meinem Vergnügen,« erwiderte Kitty ärgerlich. »Lizzie, wann wird der nächste Ball sein?« »Morgen über 14 Tage.« »Ja, so ist es,« rief die Mutter. »Und da Mrs. Long erst den Tag vorher zurückkommt, kann sie ihn freilich nicht bei uns einführen.« »Dann, meine Liebe, steht dir das Glück bevor, Mr. Bingley deiner Freundin vorzustellen.« »Unmöglich, rein unmöglich, wenn ich ihn selbst noch nicht kenne. Wie kannst du mich so quälen?« »Ich ehre deine Vorsicht. Eine 14-tägige Bekanntschaft ist allerdings sehr kurz, nicht hinreichend, die Vorzüge und Fehler eines Mannes gründlich kennenzulernen. Aber wenn wir es nicht wagen, tun es andere. Und Mrs. Long und ihre Nichten müssen es darauf ankommen lassen, von irgendeinem anderen Bekannten vorgestellt zu werden. Wenn du ihr daher diesen Freundschaftsdienst abschlägst, bin ich entschlossen, ihn ihr selbst zu leisten.« Die Töchter sahen ihren Vater voll Erstaunen an. Mrs. Bennet rief: »Unsinn, Unsinn!« »Was soll dieser nachdrückliche Ausruf bedeuten?« fragte er. »Betrachtest du den Gebrauch der Vorstellung und Einführung und das Gewicht, was darauf gelegt wird, als Unsinn? Hierin stimme ich nicht ganz mit dir überein. Was sagst du dazu, Mary? Denn ich weiß, du bist eine junge Dame von tiefer Gelehrsamkeit, die in dicken Büchern liest und Auszüge daraus macht.« Mary wünschte, etwas sehr Verständiges zu sagen, wusste aber nicht was. »Lasst uns, während Mary ihre Ideen ordnet, zu Mr. Bingley zurückkehren,« fuhr der Vater fort. »Ich mag nichts mehr von Mr. Bingley hören,« rief Mrs. Bennet. »Das tut mir sehr leid. Ich wollte, ich hätte dies früher gewusst, wenigstens diesen Morgen, bevor ich ihm meinen Besuch gemacht. Es ist mir wirklich höchst unangenehm, denn da dieser erste Schritt nun einmal geschehen ist, können wir eine nähere Bekanntschaft mit ihm nicht mehr vermeiden.« Das Erstaunen der Damen war gerade, was er wünschte. Mrs. Bennet übertraf ihre Töchter noch darin, obgleich sie, nachdem der erste Tumult der Freude vorüber war, wiederholt versicherte, dass sie nichts anderes von ihm erwartet hätte. »Nun, Kitty, kannst du wieder husten, so viel es dir gefällt,« sagte Bennet und verließ, ermüdet durch der Gattin laute Ausbrüche des Entzückens, das Zimmer. »Kinder, welch einen vortrefflichen Vater habt ihr!« rief die Mutter. »Ich weiß nicht, wie ihr ihm diese Güte vergelten wollt und auch mir, denn in unseren Jahren, müsst ihr wissen, sind neue Bekanntschaften keine Freude mehr, und nur euretwegen entschließen wir uns dazu, wie zu manchen anderen Dingen. Meine liebe Lydia, du bist zwar die Jüngste, doch bezweifle ich nicht, dass Mr. Bingley auf dem nächsten Ball zuerst mit dir tanzen wird.« »Oh«, entgegnete Lydia stolz, »deshalb ist mir nicht bange, denn bin ich gleich die Jüngste? So bin ich doch auch die Schlankeste.« Der Rest des Abends ward in Vermutungen, wie bald Mr. Bingley den Besuch erwidern und wie bald man ihn zum Mittagessen einladen könnte, hingebracht. Weder Mrs. Bennets noch ihrer 5 Töchter Bemühungen waren imstande, eine genauere Beschreibung des neuen Ankömmlings von Mr. Bennet zu erhalten. Sie versuchten es auf alle Weise, durch gerade Fragen, durch spitzfindige Voraussetzungen und hingeworfene Vermutungen. Aber er wusste allen Angriffen geschickt auszuweichen, so dass sie endlich genötigt waren, sich mit dem Bericht aus der 2. Hand von ihrer Nachbarin Lady Lucas zu begnügen. Sir William war entzückt von dem neuen Nachbar. Er beschrieb ihn als einen jungen, hübschen, sehr angenehmen Mann. Und was allen Vorzügen die Krone aufsetzte, war die Nachricht, dass er versprochen, die nächste Gesellschaft mit einigen Freunden aus der Stadt zu besuchen. Nichts konnte erfreulicher sein. »Wenn ich nur erlebe, eine meiner Töchter glücklich in Netherfield etabliert zu sehen und die anderen ebenfalls gut verheiratet«, sagte Mrs. Bennet zu ihrem Gemahl, »so bleibt mir nichts mehr zu wünschen übrig.« Nach einigen Tagen erwiderte Bingley Mr. Bennets Besuch und verweilte ungefähr 10 Minuten bei ihm in seinem Studierzimmer. Er hatte gehofft, die jungen Damen zu sehen, von deren Schönheit er bereits viel gehört, fand aber nur den Vater. Die Töchter waren etwas glücklicher gewesen. Sie hatten ihn unbemerkt aus einem oberen Fenster beobachtet und wenigstens so viel gesehen, dass er einen blauen Rock trug und ein dunkles Pferd ritt. Bald darauf ward eine Einladung zum Mittagessen an ihn erlassen. Und schon ordnete Mrs. Bennet im Geist die Schüsseln, welche ihre Kochkunst im glänzendsten Licht zeigen sollten, als er die Ehre ablehnte, weil Geschäfte ihn in die Stadt beriefen. Mrs. Bennet war einigermaßen trostlos. Sie konnte nicht begreifen, welches Geschäft ihn so bald nach seiner Ankunft in Herefordshire in die Stadt zurückrufen sollte, und schon begann sie zu fürchten, dass er immer von einem Ort zum anderen flattern und nie so recht, wie sie es wünschte, in Netherfield ansässig werden würde, als Lady Lucas sie durch die Nachricht beruhigte, dass er nur in der Absicht, eine Gesellschaft Freunde zur Verherrlichung des Balls abzuholen, nach London gegangen sei. Sehr bald verbreitete sich auch das Gerücht, dass Bingley 12 Damen und 7 Herren aus der Stadt mitgebracht. Mrs. Bennet und ihre Töchter trauerten über die große Anzahl von Tänzerinnen, wurden jedoch tags vor dem Ball durch die Nachricht getröstet, dass sich die Zahl bis auf 6 vermindert und bloß aus seinen 5 Schwestern und einer Cousine bestände. Und beim Eintreten in den Saal ergab sich, dass Bingley der Hauptstadt nur seine beiden Schwestern, den Mann der Ältesten und noch einen anderen jungen Herrn entführt hatte. Bingley verband mit einem angenehmen Äußeren und einem leichten, gefälligen Wesen den Anstand eines Mannes von Welt. Seine Schwestern waren hübsch und trugen deutlich das Gepräge des neuesten, besten Geschmacks. Mr. Hurst, sein Schwager, verriet nur im Äußeren den Gentleman. Aber sein Freund, Mr. Darcy, zog sehr bald die Aufmerksamkeit aller Anwesenden durch seine schlanke, schöne Gestalt, durch seine edlen Züge und stolze Haltung auf sich, und wenige Minuten reichten hin, das Gerücht zu verbreiten, dass er unumschränkter Gebieter eines jährlichen Einkommens von 10.000 Pfund sei. Die Herren erklärten ihn für einen schönen Mann, die Damen für noch interessanter als seinen Freund Bingley, und alles zollte ihm Bewunderung. Doch nur eine kurze Zeit sollte er sich dieser Gunst erfreuen. Sein abstoßendes, hochmütiges Betragen konnte nicht lange verborgen bleiben. Und noch war der Ball nicht halb zu Ende, als man entdeckte, dass er über alle Begriffe stolz sei, sich viel zu gut für diese Gesellschaft dünke und keineswegs die Absicht habe, Vergnügen in derselben zu finden. Und nach solchen Bemerkungen konnte ihn selbst sein großes Besitztum in Derbyshire nicht mehr retten. Man fand sein Äußeres höchst unangenehm und zurückstoßend, gar nicht mit dem seines Freundes zu vergleichen. Dieser verstand die Kunst, sich sehr bald mit den Hauptpersonen der Gesellschaft bekannt zu machen. Er war lebhaft und freimütig, tanzte alle Tänze, klagte über die Kürze des Balls und versprach nächstens einen längeren in Netherfield zu geben. Solche liebenswürdigen Eigenschaften empfehlen sich selbst. Welch ein Unterschied zwischen ihm und seinem Freund! Darcy tanzte nur einmal mit Mrs. Hurst und einmal mit Miss Bingley, lehnte die Ehre, den anderen Damen vorgestellt zu werden, ab und brachte den übrigen Teil des Abends damit zu, im Saal auf- und abzuschreiten, dann und wann ein paar Worte mit einem von seiner Gesellschaft zu sprechen oder stumm zu beobachten. Sein Charakter war leicht zu ergründen. Man erkannte ihn für den stolzesten, unangenehmsten Mann von der Welt, und jedermann hoffte, dass er nie wieder in diese Gesellschaft kommen würde. Am heftigsten äußerte sich Mrs. Bennet, deren Missfallen seines allgemeinen Betragens noch durch die Vernachlässigung einer ihrer Töchter zum besonderen Groll gesteigert worden war. Elizabeth hatte wegen Mangel an Herren zwei Tänze unbeschäftigt sitzen müssen, während Darcy ihr nahe genug gestanden, um folgendes Gespräch zwischen ihm und Bingley, der aus dem Tanz getreten war, ihn zur Nachfolge aufzumuntern, mit anzuhören. »Komm, Darcy, du musst tanzen. Es ist mir ein widerlicher Anblick, dich so unbeschäftigt stehen zu sehen. Wahrlich, du tätest besser zu tanzen.« »Ich will nicht. Du weißt ja, wie ich dieses Vergnügen verabscheue, wenn ich nicht genau mit meiner Tänzerin bekannt bin. Und in dieser Gesellschaft würde es mir vollends unerträglich sein. Deine Schwestern sind engagiert und übrigens finde ich im ganzen Ballsaal kein Gesicht, mit dem es mir nicht eine Strafe wäre, zu tanzen.« »Nun wahrlich«, rief Bingley, »nicht um ein Königreich möchte ich so wählerisch und eigensinnig sein. Ich kann auf Ehre versichern, noch nie so viele hübsche Mädchen beisammen gesehen zu haben wie diesen Abend, und einige von ihnen sind sogar schön zu nennen. Du tanztest mit dem einzigen hübschen Mädchen im ganzen Saal«, sagte Darcy Jane durchs Glas betrachtend. »Oh, meine Tänzerin ist das reizendste Geschöpf, das meine Augen je erblickt«, rief Bingley begeistert. »Aber sieh, hier sitzt eine ihrer Schwestern, die auch recht hübsch ist und recht pikant dazu. Erlaube, dass ich meine Tänzerin bitte, dich ihr vorzustellen.« »Welche meinst du?« fragte Darcy, indem er sich herumdrehte, Eliza einige Augenblicke unverwandt anstarrte und sich dann wieder zu seinem Freund wendend kalt erwiderte: »Sie ist leidlich, aber nicht hübsch genug, mich zu reizen. Auch bin ich gerade nicht aufgelegt, mich der übrig gebliebenen jungen Damen anzunehmen. Du tätest indes auf jeden Fall besser, zu deiner Tänzerin zurückzukehren und dich an ihrem Lächeln zu ergötzen, als deine Zeit mit mir zu verschwenden.« Bingley folgte seinem Rat. Darcy ging wieder auf und ab, und Elizabeth sah ihm mit nicht sehr wohlwollenden Empfindungen nach. Doch von Natur heiter und fröhlich und alles Komische leicht auffassend, teilte sie ihren Schwestern und Freundinnen unter vielem Lachen das eben angehörte Gespräch mit. Der Abend verstrich der ganzen Familie höchst angenehm. Mrs. Bennet hatte den Triumph gehabt, ihre älteste Tochter von der Netherfielder Gesellschaft sehr bewundert zu sehen. Bingley hatte zweimal mit ihr getanzt und seine Schwestern sie sehr ausgezeichnet. Jane fühlte sich nicht minder dadurch geschmeichelt als ihre Mutter, äußerte ihre Freude jedoch auf eine ruhigere Weise. Elizabeth nahm den wärmsten Anteil an ihrer Schwestersieg. Mary war Miss Bingley als das unterrichtetste junge Mädchen im ganzen Umkreis vorgestellt worden, und Catherine und Lydia hatten immer Tänzer gehabt. Was konnten sie auf einem Ball mehr verlangen? Sie kehrten daher sämtlich in sehr guter Laune nach Longbourn, dem Dorfe, worin sie die hauptsächlichsten Bewohner waren, zurück und fanden Mr. Bennet noch auf. Bei einem guten Buch pflegte er gewöhnlich Zeit und Stunde zu vergessen, und Neugier über den Ausgang des heutigen, mit so hohen Erwartungen begonnenen Abends kam jetzt noch dazu, ihn wachzuhalten. Er hatte gehofft, Mrs. Bennets viele versprechende Hoffnung auf den Fremden getäuscht zu sehen, fand aber nun leider das Gegenteil. »Oh, mein lieber Bennet«, rief sie schon beim Eintreten ins Zimmer, »welch einen herrlichen Ball haben wir gehabt. Ich wünschte, du wärst mit dort gewesen. Jane ist bewundert worden wie noch nie. Jedermann war entzückt von ihrer Schönheit, und Mr. Bingley erklärte sie nicht allein für die Schönste im ganzen Saal, sondern tanzte auch zweimal mit ihr, was er mit keiner anderen getan. Zuerst forderte er Miss Lucas auf. Ich war einigermaßen ärgerlich darüber, sah aber bald, dass es weiter keine Bedeutung hatte. Wie könnte es auch? Hierauf sah er Jane aufstehen und ihrem Tänzer durch den Saal folgen. Er war frappiert von ihrer Schönheit, erkundigte sich nach ihrem Namen, ließ sich ihr vorstellen und bat gleich um die beiden nächsten Tänze. Dann tanzte er die beiden Dritten mit Miss King, die beiden Vierten mit Mary Lucas, die beiden Fünften mit Jane und die beiden Sechsten mit Lizzie. »Wenn er einiges Mitleid mit mir gehabt hätte«, rief Bennet ungeduldig aus, »würde er nicht halb so viel getanzt haben, um Gottes Willen. Erzähle mir nichts mehr von seinen Tänzerinnen. Ich wollte, er hätte sich beim ersten Tanz den Fuß versprungen.« »Oh«, fuhr Mrs. Bennet fort, »ich bin ganz entzückt von ihm. Er ist so hübsch und seine Schwestern so liebenswürdig. In meinem Leben sah ich noch keine so eleganten Anzüge. Ich behaupte, Mrs. Hursts Besatz am Kleid...« Hier unterbrach sie der Gemahl abermals und protestierte gegen alle Beschreibungen der Anzüge. Sie sah sich deshalb genötigt, einen anderen Zweig der Unterhaltung zu wählen und berichtete mit großer Erbitterung und einiger Übertreibung von Mr. Darcys empörender Roheit. »Aber du kannst es glauben«, fuhr sie fort, »dass Lizzie nur dadurch gewinnt, einem solchen Geschmack nicht zuzusagen, denn er ist ein höchst unangenehmer, schrecklicher Mensch, nicht zum Ertragen stolz und hochmütig. Er ging auf und ab mit einer Miene, als ob er der Vornehmste gewesen wäre. Nicht hübsch genug, um mit ihr zu tanzen. Es ist zu arg. Ich wollte, du wärst dabei gewesen, um ihm gehörig darauf zu antworten. Ich verabscheue den Mann.«